Die Antwort des Sprechers des DVEK-Außenministeriums auf die Frage eines Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang mit dem nicht gelösten Fall der Massenentführung der DVEK-Bürgerinnen durch das südkoreanische Regime wurde am 16. und 17. Mai in Zeitungen, Nachrichtenagenturen, TV-Sendern und Internet-Homepages in Ägypten, China, Brasilien, Japan, Polen, der Demokratischen Republik Kongo und Deutschland berichtet.